Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 62. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute erreichen wir das Ende des zweiten Kapitels des dritten Buches, in dem sich Friedell über etwa 55 Seiten ausgiebig einem seiner Lieblingsthemen, der griechischen Antike, widmet. Nachdem in den letzten Sendungen mit der Archäologin Marion Meyer, dem Philologen Paul Raimund Lorenz und der Althistorikerin Edith Specht in ungewohnter Häufigkeit ausgewiesene ExpertInnen zu Wort kamen, die Friedell durchwegs tiefgehendes Verständnis und verblüffend detaillierte, dem Stand der Forschung nach wie vor entsprechende Sachkenntnis bescheinigten, verlassen wir heute die akademische Fachwelt. Zu Gast ist diesmal der Musiker Georg Gabler, in dessen bisherigem Lebensweg die alten Griechen ebenfalls eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt haben. Der griechische Idealismus. Ja, die Griechen waren Idealisten, aber in einem ganz besonderen, vom Modernen sehr verschiedenen Sinne, den vielleicht nur Goethe verstand und doch auch wieder missverstand, indem er diesen Zug zum Alleinherrschenden machte. Wir haben in einem der früheren Kapitel darzulegen versucht, dass jeder Franzose ein geborener Kartesianer ist. In demselben Sinne könnte man sagen, dass jeder Grieche ein geborener Platoniker war. In der platonischen Anschauung sind die Ideen, die unsterblichen Paradigmata, die Urbilder und Musterbilder, nach denen die irdischen Erscheinungen als Mimemata, als Nachahmungen und Abbilder geformt sind. Was uns als die Schönheit eines Gegenstandes so sehr ergreift, ist die Anamnesis, die dunkle Erinnerung unserer Seele an sein ewiges Urbild, das sie vor ihrer Geburt erschaut hat. Die Ideen sind also etwas ganz anderes als die Begriffe. Zu ihrer Erkenntnis oder vielmehr Ahnung gelangen wir nicht durch Abstraktion, sondern durch Intuition. Etwas abweichend, aber im Wesen doch ähnlich, fasst der zweiteinflussreichste griechische Denker Aristoteles den Sachverhalt auf. Für ihn ist die Form, Morphe, im Wesentlichen identisch mit dem Eidos, der Idee. Und die Hüle oder Materie, die Dynamis, die Möglichkeit der Form. Die Form, die Energeia, die Verwirklichung der Materie. Hüle heißt eigentlich Bauholz, Rohstoff, und an der Tätigkeit des Zimmermanns erläutert auch Aristoteles die Bedeutung des Eidos. Dieses ist der Begriff des Hauses. Die Form ist also früher da, sie erzeugt das Haus. Aristoteles erklärt ganz ausdrücklich, die Idee, das Allgemeine sei Proteron Physei, in Wirklichkeit das Erste. Das Einzelne nur Proteron Proshemas, für uns das Erste. Gemeinsam ist Plato und Aristoteles die Überzeugung von der Priorität der Idee. Sie ist das klassische Modell jedes Dings, das, was die Natur eigentlich will, aber nie vollkommen erreicht. Sie ist, zumal bei Plato, etwas vollkommen Konkretes. Wir erinnern uns aus dem vorigen Kapitel, dass Goethe bei der Urpflanze eine ähnliche Konzeption vorschwebte. Der Kanon des schönen Menschen, wie ihn die Griechen in ihrer Skulptur gestalteten, entsprach gewissermaßen der Urpflanze. Ganz ebenso empfanden sie in ihrer tragischen Kunst. Nietzsche sagt in der Geburt der Tragödie: Es hat, ich weiß nicht wer, behauptet, dass alle Individuen als Individuen komisch und damit untragisch seien, woraus zu entnehmen wäre, dass die Griechen überhaupt Individuen auf der tragischen Bühne nicht ertragen konnten. Eine Theaterkunst, die individualisiert, die mehr gestaltet als die Idee, die Maske in jederlei Sinn, wäre ihnen nicht als eine höhere, sondern als eine lächerliche, unwürdige und blasphemische erschienen. Denn hierzu kam noch die religiöse Grundlage, auf der die Bühne ruhte. Alfred Bäumler sagt in seiner außerordentlich tiefdringenden, vielfach ganz neuartige Aspekte eröffnenden Einleitung zur Auswahl aus Bachofen: Jeder Gedanke an die Erscheinungen des täglichen Lebens muss versunken sein, wenn man Agamemnon, Orest, Ödipus, Aias, Antigone wirklich verstehen will. Es sind in der Tat Schatten, die auf der tragischen Bühne vor uns aufsteigen. Diese Helden sind nicht von der Gasse geholt, sondern aus dem Grabe beschworen. Alle Empirie, jeder Gedanke an Realismus liegt unendlich fern. Die Darstellungsform der griechischen Tragödie ist nicht allein durch die gewiss vorhandene Vorstellung einer wirklichen Überlebensgröße der Helden der Vorzeit zu erklären, sondern in noch höherem Maß durch die heilige Scheu vor den Toten bestimmt. Wir verstehen nun, da die tragischen Helden aus dem Grabe kamen, konnten sie nicht nach moderner Art lebendig geschildert sein, da sie den Inhalt einer religiösen Zeremonie bildeten, konnten sie nur als allgemeine Symbole gefasst sein. Und in diesem Zusammenhang erklärt sich auch die Abkehr von der alten Typenkunst zur Psychologie und Charakterzeichnung, wie sie in Euripides zutage tritt, als Phänomen der Irreligiosität und als dramatisches Gegenstück zur zersetzenden Dialektik des Protagoras und zur Mysterienverhöhnung des Alkibiades. Die Griechen besaßen, was sowohl mit ihrem Platonismus wie mit ihrer Musikalität zusammenhängt, einen angeborenen Blick für die Geometrie der Dinge. Ihre Einteilung, Gliederung, Proportion, eine außergewöhnliche Gabe in allem, sogleich den geheimen Aufriss, Grundplan und Baustil, das innere Skelett, Schema und Diagramm zu erkennen. Sie waren eminent zeichnerisch veranlagt und bei aller ihrer Nervosität das Gegenteil von Impressionisten. Graphein heißt sowohl Schreiben wie Malen. Für Halbtöne, gedeckte Beleuchtung, allmähliche Farbenübergänge, feinere Schattenwirkungen hatten sie gar kein Auge. Und die Luftperspektive war ihnen vollkommen unbekannt, wie sich aus den erhaltenen Gemäldebeschreibungen und den poetischen Naturschilderungen mit Sicherheit schließen lässt. Sie waren schon durch die ganze Natur ihres Landes, die kristallene Helle und Klarheit seiner Luft, die scharfe Profilierung seiner Gebirge, die reiche und kräftige Gliederung seiner Küsten auf diesen ausgeprägten Konturismus hingewiesen. In Athen ist die Sonne nur an durchschnittlich 25 Tagen im Jahr umwölkt. Bei Homer vollzieht sich alles im hellsten Tagesglanz. Die Nacht aber war dem Griechen das Verhassteste, was er kannte. Für die Poesie des Nebeltags, der Herbststimmung, der Abenddämmerung, des Mondscheins, die im modernen Gefühlsleben eine so große Rolle spielt, hatte er kein Organ. Und zudem verlebte er den ganzen Tag im Freien. Die griechische Landschaft muss man zu allem, was er tat und schuf, stillschweigend hinzuaddieren, zu seinen Dramen und Tempeln, Gefäßen und Bildwerken, Reden und Liedern, Symposien und Agonen, wie auch er sie stets dazu nahm, instinktiv oder bewusst, und alles stilvoll in sie hineinkomponierte. Das Volk der Mitte. Dazu kam nun noch, dass bei den Griechen alle Verhältnisse und Dimensionen etwas Einfaches, Übersichtliches und Fassbares und darum Begrenztes, Klares und Gefasstes hatten. Die vorhandene Kultur ließ sich noch als Ganzes überschauen, zusammenschauen. Die künstlerische und wissenschaftliche Tradition war nicht alt und nicht umfangreich. Der Kreis der Erfahrung umspannte kaum ein Dutzend Generationen. Zwei Gegenküsten und ein dazwischenliegendes Meer, das von Inselbrücken durchsetzt und im Süden durch Kreta abgeriegelt, fast den Charakter eines großen Binnensees besaß. Einen einheitlichen Vegetations- und Tierkreis. Auf der heimatlichen Halbinsel hatten die Landengen und starken Bergzüge noch kleinere Zentren geschaffen und überhaupt bedingte die Langsamkeit, Schwierigkeit und Gefährlichkeit des Reisens und die misstrauische Abgeschlossenheit der antiken Völker von vornherein eine gewisse Beschränktheit des Horizonts. Es war bei ihnen alles konkret, im eigentlichen Sinne des Wortes, zusammengewachsen, auf den geringsten Raum konzentriert, in die kleinstmögliche Form gepresst, und dies ermöglichte ihnen, in allen ihren Lebensäußerungen plastisch, anschaulich, künstlerisch zu sein. Umgekehrt ist es heute fast unmöglich, Künstler zu sein. Es ist kein Zufall, dass die stärksten poetischen Emanationen der letzten 50 Jahre aus der physischen Enge Skandinaviens und der geistigen Enge Russlands hervorgegangen sind. Auch der griechische Staatsbegriff war weder eine vage philosophische Idee, wie sie dem 18. Jahrhundert vorschwebte, noch ein mit Riesenvölkern und ganzen Erdteilen operierender Pannationalismus und Imperialismus, wie ihn unsere Zeit propagiert, überhaupt kein Gegenstand komplizierter juristischer Ressentiments, wie sie die ganze Neuzeit und schon das Mittelalter und die römische Kaiserzeit liebte, sondern bedeutete ganz einfach die jeweilige Polis, ein sehr greifbares, handliches, gegenständliches Gebilde, nämlich eine kleine Stadt. Eine fest umzirkte menschliche Niederlassung mit einer militärischen, einem religiösen, einem politischen und einem wirtschaftlichen Zentrum, einer Festung, einem Heiligtum, einer Agora, einem Hafen. An modernen Dimensionen gemessen war Athen ein mäßig bedeutender Handelsplatz. Sparta ein Gebirgsdorf, Theben ein größerer Fleck und Olympia ein kleines Oberammergau. Diese Orte waren noch gerade ausgedehnt genug, um alle sozialen und geistigen Differenzierungen hervorbringen zu können und klein genug, um die intimste Reibung und Wechselwirkung unter allen ihren Insassen entstehen zu lassen. Die Halbinsel, soweit sie griechisch war, hatte ungefähr den Flächenumfang des österreichischen Bundesstaates und die Einwohnerzahl Berlins. Die Entfernung des nördlichsten Punktes, des Olymp, vom südlichsten, dem Vorgebirge Tänaron, entsprach in der Luftlinie etwa der zwischen Berlin und Wien und kann heute mit dem Flugzeug in 3 bis 4 Stunden zurückgelegt werden. Auch die Griechen haben einen Weltkrieg gehabt, den Peloponnesischen, der aber, obgleich er fast ebenso lang gedauert hat wie der 30-jährige, in Gang und Ziel sehr einfach und durchsichtig ist. Athen und Sparta in wechselvollem Kampf um die Halbinsel. Während dieser, wie wir gesehen haben, einen unentwirrbaren Knäuel von überspitzter Diplomatie, verzwickter Truppenoperationen und hoffnungslos unverständlicher Territorialpolitik bildet. Er ist keine religiöse, keine soziale, keine politische Bewegung. Er ist ganz einfach das Chaos. Die Griechen waren auch in ihrer äußeren Erscheinung an den nordischen Völkern gemessen eher klein, dafür aber äußerst proportioniert und zwar infolge einer langen, mit großer Zähigkeit und Bewusstheit geübten Tradition der Körperkultur. Auch ihre Leiber waren gewissermaßen Produkte einer höchst entwickelten kunstgewerblichen Technik. Es war eben alles bei ihnen gut gebaut. Ihre Lebensweise war einfach, fast dürftig. Ein paar geschmackvolle Tongefäße und feingeschnitzte Holztruhen genügten ihrem Luxusbedürfnis. Einige Fische und Salzkuchen, Feigen und Oliven bildeten ihre normale Mahlzeit. Auf 3 Teile Wasser, 2 Teile Wein zu mischen, galt schon als Exzess. Es waltete in diesen Dingen dieselbe, nicht aus moralischen, sondern aus ästhetischen Motiven fließende Sparsamkeit, die sich auch in der Verwendung ihrer Architekturformen und poetischen Motive, ihres Begriffsschatzes und Bildervorrats offenbart. Es findet sich bei ihnen nirgends die moderne Undeutlichkeit und Überdeutlichkeit, die aus dem Zuviel stammt. Auch ihre panhellenischen Feste und Spiele, die keine Monstre-Produktionen und zudem selten waren, hatten nicht den unkünstlerischen und plebejischen Plakatstil, den heutzutage jede öffentliche Veranstaltung mit Notwendigkeit trägt. Diese eigentümliche Sobrietät ist vielleicht das Zentralphänomen der griechischen Kultur und ein seither nie wieder erschienenes. Die griechische Einfachheit, im 18. Jahrhundert als Einfalt, Würde, Seelenreinheit missverstanden, in Wirklichkeit nichts anderes als geringere Differenziertheit des Lebensgefühls und sichere Umgrenztheit des Gesichtskreises erzeugte die starken, klaren, ungebrochenen Linien der griechischen Lebensform. Sie waren recht eigentlich das Volk der Mitte. Und so reduziert sich ihre vielgerühmte Besonnenheit, Selbstzucht und Maßliebe einfach darauf, dass sie in allem von wohltuend mittlerem Format angemessener und natürlicher Lebensgröße waren. Dass aber Winckelmann mit seiner Erfindung des harmonischen Griechen einen so ungeheuren Erfolg hatte, kam daher, dass wie dies für große historische Wirkungen immer die notwendige Voraussetzung ist, eine starke Persönlichkeit und ein starkes Zeitbedürfnis zusammentrafen. Im Übrigen haben wir schon im ersten Buch im Kapitel über die Reformation kurz darauf hingewiesen, dass er, weit entfernt, der Initiator einer neuen Zeit zu sein, vielmehr der abschließende Typus einer dahin sinkenden war. Nämlich der letzte große Humanist, wie Luther der letzte große Mönch und Bismarck der letzte große Junker gewesen ist. Der letzte Humanist. Winckelmann ist schon allein dadurch merkwürdig, dass er einer der fertigsten Menschen war, die jemals produktiv geworden sind, während man doch für gewöhnlich unter einer schöpferischen Persönlichkeit eine in steter Entwicklung begriffene, nie zum Abschluss gelangende, immer nur auf Widerruf sprechende zu verstehen pflegt. Er steht von Anfang an da wie eine seiner geliebten weißen Marmorstatuen, in kalten, reinen, eindeutigen Linien. Man kann sagen, er wusste alles, was er schließlich als letzte volle Frucht eines tiefdringenden, weitgespannten und wohlgeordneten Denkerlebens hervorbrachte, schon von vornherein, sozusagen ehe er es wirklich wusste, zu wissen ein wissenschaftliches Recht hatte. Man könnte vielleicht die These aufstellen, dass jede prononcierte Individualität immer nur eine einzige Altersstufe verkörpert, dass sie ihr ganzes Leben hindurch festhält. Das große Publikum folgt einem ganz richtigen Instinkt, wenn es sich Schiller als ewigen Jüngling, Ludwig XIV. Immer als Mann auf der Sonnenhöhe, Schopenhauer nur als alten Herrn vorstellen pflegt. Der junge Schopenhauer, der alternde Schiller, der greise Louis XIV. Existieren eigentlich nicht in unserem Bewusstsein. Was nun Winckelmann anlangt, so war er sein ganzes Leben lang etwa 50 Jahre alt. Die Art, wie Winckelmann an die Kunst und ihre Geschichte herantrat, ist uns heute so vertraut, auch wenn wir nie eine Zeile von ihm gelesen haben, dass wir zumeist ganz vergessen, wie originell sie zu ihrer Zeit war. Winckelmann war, um es mit einem Wort zu sagen, der erste Archäologe in der legitimen Bedeutung des Begriffs. Ein liebevoller Erforscher und Kenner des Altertums, dem sein ungeheures Wissen nicht Selbstzweck war, sondern ein Organ, in die Vergangenheit einzudringen. Kein Detail entging seinem Blick, wenn er es auch nicht immer richtig deutete, und er hielt sich auch nicht für zu gut den Fragen der Handwerkstradition und Technik, die in der Kunst eine so große Rolle spielen, sein Interesse zuzuwenden. Wie er einerseits einer der Ersten war, die in den alten Autoren den Schlüssel zum Verständnis der alten Bildwerke suchten, so war er andererseits der überhaupt Erste, der sich daran gewöhnte, ein antikes Kunstdenkmal zu lesen wie einen antiken Text. Mit den Augen des mikroskopisch genauen, umsichtig prüfenden, vorsichtig kombinierenden Philologen. Darüber vergaß er aber niemals die großen Zusammenhänge. Er betrachtete die Kunst als ein Gewächs, dessen Charakter vom Boden, Klima, Pflege, Umgebung bestimmt wird, fast schon im Sinne der Tanschen Milieutheorie, und fasst ihre Geschichte als Ablauf einer typischen Entwicklungsreihe, die sich vom älteren Stil, der noch hart und eckig ist, über den großen, den eigentlich idealen und den schönen, fließenden und graziösen zum Stil des Verfalls, der Nachahmung und Künstelei bewegt. Dies alles brachte er in einer gesalzenen, körnigen Sprache vor, die in ihrer edlen Schmucklosigkeit und markigen Bedeutungsschwere in der Tat an attische Prosa erinnerte und gegenüber der federnden Impulsivität und reizbaren Sprunghaftigkeit des nur um etwa ein Jahrzehnt jüngeren Lessing klassisch, nämlich völlig unimpressionistisch wirkt. Sein Hauptwerk, die Geschichte der Kunst des Altertums, ist ihrer äußeren Gestalt nach ein historisches Werk, in Wirklichkeit aber eine Ästhetik, die an der Hand der alten Bildwerke die moderne Kunst verwirft und die bedingungslose Rückkehr zur Antike fordert. Es gibt für Winckelmann eigentlich nur eine einzige Kunst, die Plastik. Denn die Malerei lässt er nur gelten, soweit sie eine Art Bildhauerei ist, nämlich Umrisszeichnung, Kontur. Diese ist die Hauptabsicht des Künstlers. Die Zeichnung bleibt beim Maler das erste, zweite und dritte Ding. Und Kolorit, Licht und Schatten machen ein Gemälde nicht so schätzbar als der edle Kontur. Auch in der historischen Entwicklung bilden das wichtigste Moment die Veränderung in der Zeichnung. Man muss allerdings diesen Kunstspartanismus, diese, wie man damals glaubte, dorische Vergötterung der reinen Linie, des reinen Weiß und des sparsamen Ornaments auch als zeitgemäßen Rückschlag gegen den entarteten und ausgelebten Barockstil begreifen. Im 18. Jahrhundert erhoben nur sehr wenige ihre Stimme gegen diesen reaktionären und im Grunde unkünstlerischen Purismus. Vor allem Herder, der empört fragte, ein Maler soll kein Maler sein? Bildsäulen drechseln soll er mit seinem Pinsel? Und Heinse, der dezidiert erklärte, das Zeichnen ist bloß ein notwendiges Übel. Die Proportionen leicht zu finden, die Farbe ist das Ziel, Anfang und Ende der Kunst. Lessing hingegen sprach sogar den Wunsch aus, die Kunst mit Ölfarben zu malen möchte lieber gar nicht erfunden sein, und Georg Forster formulierte in den Ansichten vom Niederrhein die allgemeine Meinung, als er ausrief, was ist Farbe gegen Form? Die Ästhetik der Homosexualität. Aber selbst in der Bildhauerei lässt Winkelmann nur die Darstellung der menschlichen Schönheit gelten, genauer gesagt der männlichen. Wenn er von der Schönheit im Allgemeinen redet, denkt er, bewusst oder unbewusst, immer nur an die männliche. Spricht er einmal von weiblicher, so sind es wiederum die knabenhaften Merkmale am weiblichen Körper, die er hervorhebt. Die Niederländer sind ihm schrecklich, zunächst wegen ihres Kolorismus, wahrscheinlich aber auch, weil eine so prononcierte Heterosexualität aus ihren Bildern spricht. Spezifisch weibliche Geschlechtscharaktere wie Busen oder Becken hebt er nie als schön hervor. Seine Veranlagung war nämlich offenbar homosexuell. Die Freundschaftsverhältnisse zu schön gestalteten jungen Männern, die er sein ganzes Leben lang pflegte, trugen einen ausgesprochenen Charakter von Verliebtheit. Doch scheint er diese Beziehungen gleich Sokrates stets zu rein geistigen veredelt zu haben. Diese Anormalität seines Empfindens war höchstwahrscheinlich auch die Ursache seines tragischen Endes, denn nur durch sie lässt es sich erklären, dass er jenes ordinäre und ungebildete Subjekt, das ihn in Triest wegen einiger Schaumünzen ermordete, eines näheren Umgangs würdigte. Er machte übrigens aus seiner Eigenheit mit jener großartigen Freimütigkeit, die er von den Griechen gelernt hatte, niemals ein Geheimnis. So schrieb er zum Beispiel an eine Bekannte: »Sollten Sie glauben, dass ich könnte in ein Mädchen verliebt werden? Ich bin es in eine Tänzerin von 12 Jahren, die ich auf dem Theater gesehen habe. Allein ich will nicht untreu werden.« Und ein andermal: »Ich habe niemals so hohe Schönheiten in dem schwachen Geschlecht als in dem unsrigen gesehen. Was hat denn das Weib Schönes, was wir nicht auch haben?« Hätte ich anders gedacht, wäre meine Abhandlung von der Schönheit nicht ausgefallen, wie sie geraten ist. Noch deutlicher äußert er sich über den Zusammenhang zwischen seiner Kunstanschauung und seiner Sexualität in den Worten: »Ich habe bemerkt, dass diejenigen, welche nur allein auf Schönheiten des weiblichen Geschlechts aufmerksam sind und durch Schönheiten in unserem Geschlecht wenig oder gar nicht gerührt werden, die Empfindung des Schönen in der Kunst nicht leicht eingeboren, allgemein und lebhaft haben.« Dies ist der psychologische Schlüssel für Winkelmanns Ästhetik, von ihm selbst gegeben. Das homosexuelle Auge sieht vorwiegend Kontur, Raumausfüllung, Umriss, Linienschönheit, Plastik. Das homosexuelle Auge ist ohne Empfindung für aufgelöste Form, verschwimmende Valeurs, rein malerische Eindrücke. Und so geht bei Licht betrachtet jene ganze fixe Idee des Klassizismus zurück auf die sexuelle Perversion eines deutschen Provinzantiquars. Mengs. Wie Winkelmann über die gesamte moderne Kunst dachte, hat er an vielen Stellen seiner Schriften, am unmissverständlichsten aber in einem Brief an seinen Freund Uden ausgesprochen: »Die Neueren sind Esel gegen die Alten, von denen wir gleichwohl das Allerschönste nicht haben, und Bernini ist der größte Esel unter den Neueren.« Eine Ausnahme macht er nur mit seinem Freund Mengs, von dem er in seiner Kunstgeschichte sagt: »Der Inbegriff aller beschriebenen Schönheiten in den Figuren der Alten findet sich in den unsterblichen Werken des Herrn Anton Raphael Mengs, ersten Hofmaler der Könige von Spanien und Polen, des größten Künstlers seiner und vielleicht auch der folgenden Zeit. Er ist als ein Phönix gleichsam aus der Asche des ersten Raphael erweckt worden, um der Welt in der Kunst die Schönheit zu lehren und den höchsten Flug menschlicher Kräfte in derselben zu erreichen.« Mengs, der sich mit seiner Kunst auch in theoretischen Schriften eingehend befasste, hieß der Malerphilosoph und wurde der Vater jener verstandesmäßigen, akademischen, gebildeten Malerei der Galeriekopisten, die jahrzehntelang in Europa geherrscht hat. Seine Doktrin bestand im Wesentlichen darin, dass die Kunst der Natur überlegen sei, da sie sich ihre Materialien frei wählen könne und in ihren Hervorbringungen keinen Zufällen unterworfen sei, und dass sie daher alle Vollkommenheiten auf eine Gestalt vereinigen müsse. Einförmigkeit im Umrisse, Größe in der Gestalt, Freiheit in der Stellung, Schönheit in den Gliedern, Macht in der Brust, Leichtigkeit in den Beinen, Stärke in den Schultern und Armen, Aufrichtigkeit in Stirn und Augenbrauen, Vernunft zwischen den Augen, Gesundheit in den Backen, Lieblichkeit im Munde. So haben die Alten gehandelt. Der Maler hat also nichts anderes zu tun, als das Beste und Teuerste an Details zusammenzusuchen und auf einer Musterkarte zusammenzustellen. Wir haben im ersten Buch gesehen, dass bereits Raphael Santi eine ähnliche Theorie hatte wie sein Namensvetter. Aber er war vor ihren verderblichsten Folgen durch sein Genie und seine Rasse geschützt. Bei Raphael Mengs fielen jedoch diese beiden Hemmungen weg. Umso mehr, als er auch in der technischen Ausführung den leersten Eklektizismus für das Ideal erklärte. Indem er die Vereinigung von Raphaels Linie, Tizians Farbe und Correggios Anmut mit der Einfachheit der Antike forderte, und so erstanden unter seinem Pinsel jene trostlos gelehrten und tödlich langweiligen Gruppengemälde, die, auch in der Komposition ganz äußerlich und unwahr nach der Art lebender Bilder behandelt, anstelle menschlicher Wesen mittelmäßige Reproduktionen antiker Statuen vorführten. Das Höchste aber war ihm die Allegorie, und auch darin war er nur der gelehrige Schüler Winkelmanns, der gesagt hatte, die Wahrheit, so liebenswürdig sie an sich ist, gefällt und macht einen stärkeren Eindruck, als wenn sie in eine Fabel eingekleidet ist. Was bei Kindern die Fabel im engsten Verstand, das ist die Allegorie im reiferen Alter. Je mehr Unerwartetes man in einem Gemälde entdeckt, desto rührender wird es. Und beides erhält es durch die Allegorie, und vom Pinsel des Malers verlangte, er müsse in Verstand getunkt sein. Dieses Rezept hat Mengs denn auch in ausgiebigster Weise befolgt. Die Grekomanie. Die Grekomanie setzte ungefähr mit den 60er Jahren ein, erreichte aber erst nach einem Menschenalter den Charakter einer allgemein europäischen Epidemie. In England erzielten die beiden Maler James Stewart und Nicholas Revett mit ihren Prachtpublikationen The Antiquities of Athens eine außerordentliche Wirkung. In Deutschland las der verdiente Göttinger Philologe Christian Gottlob Heyne seit 1767 über Archäologie der Kunst des Altertums, insbesondere der Griechen und Römer. Und ungefähr um dieselbe Zeit begann Wieland seine lange Serie von Romanen aus dem alten Hellas, von denen er selbst sagte, ihre Farben seien von Winkelmann geborgt. Lessing erklärte den Agathon für den ersten deutschen Roman von klassischem Geschmack und Goethe erzählte in Dichtung und Wahrheit, im Musarion habe er das Antike lebendig und wieder neu zu sehen geglaubt. Auch Gluck ist ein Schüler Winkelmanns, nicht bloß in seiner Auffassung des Hellenentums, sondern auch in seiner Ornamentfeindlichkeit und seinem Konturismus. Ich beabsichtigte, sagte er in der Vorrede zu Alceste, die Musik ihrer wahren Aufgabe wiederzugeben. Sie soll durch ihren Ausdruck der Poesie dienen, ohne die Handlung durch unnützen Überfluss in Ornamentik zu unterbrechen und abzuschwächen. Und ich glaubte, dass sie, ähnlich wie bei einer richtig gut angelegten Zeichnung, die Farbe und der Gegensatz von Licht und Schatten, die Gestalten zu beleben habe, ohne die Konturen zu verändern. Unter der Hypnose der Winkelmannschen Theorien kam der junge, hochbegabte Asmus Carstens auf den Gedanken, den Pinsel überhaupt fortzuwerfen und Gemälde ohne Farbe zu malen, wie man sie bisher nur als Vorarbeiten verwendet hatte. Kartons, die bloß mit Bleistift, Feder oder schwarzer Kreide angefertigt und höchstens leicht getönt die vermeintliche Achromie der hellenischen Skulptur auch auf die zweidimensionale Bilderkunst zu übertragen suchten und sich in der Tat ausnahmen wie in Papier ausgeführte Weißplastiken. Wie er denn auch mit Vorliebe die Figuren, die er zu zeichnen beabsichtigte, vorher modellierte. Das Denkwürdige dieses Experiments besteht darin, dass Carstens und seine Zeitgenossen es nicht etwa als eine technische Spielerei oder Künstlerbizarrerie ansahen, sondern als einen legitimen und vollwertigen Ersatz des Gemäldes, der dazu bestimmt sei, dieses zu übertreffen und zu verdrängen. Im Porträt konnte man nicht so weit gehen und die hochgefeierte Angelika Kaufmann, die anerkannt erste Künstlerin dieses Fachs, begnügt sich damit, ihre Auftraggeberinnen als Sibyllen, Bacchantinnen und Musen zu verkleiden. In Frankreich gelangte in den letzten Jahrzehnten des Ancien Regime ein streng antikisierender, gesucht einfacher, geradlinig missvergnügter Stil zur Herrschaft, der dort Louis XVI hieß, obgleich er schon um 1760 aufkam und sich über die anderen Länder als Zopf verbreitete. Ein Menschenalter lang arbeitete der Abb Bartholomä an seinem Werk Voyage du jeune anarchiste en Grèce, das 1788 erschien und zum ersten Mal ein Gesamtbild des hellenischen Lebens entwarf. An die Stelle der turmhohen Coiffeuren trat der Friseur à la Diane. Das Möbelment, der Schmuck, die Geräte, sogar die Schnupftabaksdosen, alles musste à la Grecque sein. Marie Antoinette spielt im Trianon Harfe, lorbeerbekränzt und in griechische Gewänder gehüllt. Bei den Soupers, die die berühmte Malerin Vigée Le Brun gab, erschien sie selbst als Aspasia in Peplos, der Abb Bartholomä als Rhapsode im Chiton, ein Herr von Cubières als Memnon mit goldener Leier. Man lagerte auf Ruhebetten, trank aus Vasen und ließ sich von Knaben, die als Sklaven verkleidet waren, die Speisen servieren, die, wie ein Augenzeuge berichtet, alle echt griechisch waren. In den Gärten erblickte man allenthalben antike Toteninseln und Mausoleen, Aschenurnen und Opfergefäße, Tränenkrüge und Leichentücher. In dieser Hinneigung zu den Symbolen der Trauer und des Sterbens zeigt sich zugleich, dass in vielen eine dunkle Vorahnung der Zukunft lebte. Rien. Ludwig XVI., ein subalterner, phlegmatischer Geist von kindlichem Umfang und Inhalt, gehörte nicht unter diese. Er interessierte sich nur für seine Schlosserarbeiten und die Jagd. Am 14. Juli 1789 hatte er nichts geschossen. Er schrieb daher in sein Tagebuch, das er mit großer Regelmäßigkeit führte, Rien. Diese Eintragung war einer von den vielen ebenso unschuldigen wie verhängnisvollen Irrtümern, aus denen sein ganzes Leben zusammengesetzt war. Denn an diesem Tage hatte der Pariser Pöbel die Bastille gestürmt. Die 7 Gefangenen, von denen einer wegen Blödsinns, einer auf Ansuchen seiner Familie und 4 wegen Fälschungen interniert waren, im Triumph befreit, die Köpfe der ermordeten Wachen auf Piken durch die Stadt getragen und die Herrschaft des Volkes proklamiert. Zum Herzog von Liancourt, der ihm noch in später Nacht diese Vorgänge meldete, bemerkte der König bestürzt und schlaftrunken, »Aber mein Gott, das ist ja eine Revolte!« »Nein, Sire«, erwiderte der Herzog, »das ist die Revolution.« Lieber Georg, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bitte, bitte. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nicht wirklich. Ist das die erste Begegnung mit einem Text von Friedell gewesen? Ich habe sicher was gelesen, nur fällt mir jetzt wirklich kein Titel ein. Wie geht's dir mit diesem sehr persönlichen Bild des alten Griechenlands, das Friedell hier gibt? Also mir geht es eigentlich ziemlich gut, weil ich Altgriechisch in der Schule gelernt habe und noch dazu einen sehr besessenen Griechischlehrer gehabt hat, der nicht nur Griechisch unterrichtet hat, sondern auch Theaterregisseur war. Und ich das Glück hatte, in der Schule schon beim Schultheater mitzuwirken, griechische Tragödie und Komödie. Und eigentlich mit der Philosophie natürlich auch, also Griechischunterricht war ja nicht jetzt auf die Sprache beschränkt, wobei die war sehr schwer und wurde abgeprüft, was sehr gemein war, aber prinzipiell war der Inhalt des Unterrichts natürlich schon die Philosophie, die Wissenschaft, das Lebensgefühl der Griechen und der Professor hat auch Reisen nach Griechenland unternommen, wo ich schon im zarten Alter von 16 zum ersten Mal in Delphi Verse aus der Ilias zitieren durfte. Kann auch noch die ersten Verse aus der Ilias immer noch auswendig und habe daher natürlich zu allen Berichten über Griechenland ein sehr großes Interesse und finde auch, dass die Beschreibung der Antike aufgrund der topografischen Beschreibung schon allein, wie er die Stadt beschreibt, gefällt mir sehr gut und entspricht ungefähr dem Bild, das ich auch habe und eine rationale Erklärung, die jetzt sehr nüchtern betrachtet ist. Was natürlich dabei herausgekommen ist, ist eine ganze Welt, die Kinder und Jugendliche seit Jahrtausenden, kann man ja schon fast sagen, immer wieder aufs Neue fasziniert. Und diese Archetypen, die in der damaligen Zeit geschaffen wurden, leben ja bis heute weiter. Und das, was Winkelmann ist jetzt irgendwie, wie er das beschreibt, war für mich auch sehr interessant, weil der ja quasi das Altertum für die Deutschen und die Europäer in seiner Zeit irgendwie sehr neu aufbereitet hat und für viele auch einfach Information, weil über eine Zeit, die vielleicht manche schon längst vergessen gehabt haben, zu dieser Renaissance auch beigetragen hat, die ja auch eigentlich bis heute anhält. Und also meine liebste Geschichte über dieses Thema ist eigentlich der Herr Michael Köhlmeier, wenn er die altgriechischen Sagen erzählt, weil das ist so in der Zeit, und so muss es wahrscheinlich bei Winkelmann auch gewesen sein und auch bei Friedell, der das ja eher jetzt analysiert über längere Zeiträume. Finde ich sehr interessant, den Text. Wir berufen uns in ganz vielem auf die griechische Geschichte, aber es gibt zumindest einen Punkt, wo es doch sehr große Unterschiede gibt, wo es uns sehr schwer fällt, die alten Griechen zu verstehen, das nachzuvollziehen, und das ist die Päderastie, die in ihrer Kultur eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Wie auch beschrieben wurde hier, ja. Dazu kann ich nur sagen, die Knabenliebe ist den Griechen definitiv auch nachlesbar. Also das ist keine Erfindung. Das war, halt so, sie haben sich trotzdem vermehrt, also sie dürften zumindest auch heterosexuell tätig gewesen sein, so gesehen. Ja, Päderastie kann man natürlich auch sagen, aber es war halt so. Wie findest du Friedels Theorie, dass sich der Klassizismus eigentlich aus der Homosexualität des Winkelmann ableitet? Also ich glaube nicht, dass es sich aus der Homosexualität des Winkelmann ableitet, sondern ich glaube, dass es einfach, man muss sich das irgendwie so vorstellen, 2000 Jahre ist es her oder länger noch. Und hat irgendwie sowas Einmaliges. Also es ist irgendwie so eine heile, in sich heile Welt, wo einfach Ideale da sind. Aber die Ideale, die jetzt hier beschrieben werden, sind ja nicht alle Ideale. Es gibt ja auch Göttinnen und es gibt auch Geschichten von Frauen. Und die griechische Literatur ist ja voll mit auch mit Frauenschicksalen. Ja? Dass es in der Kunst jetzt halt sehr einseitig vielleicht ist, also ich glaube nicht, dass das mit der Homosexualität zusammenhängt. Ich glaube eher, dass es mit einer Sehnsucht nach dieser alten Welt, die dann eigentlich 1000 Jahre verschüttet war, aufgebrochen ist, dieser Neogräzismus. Ich habe mich das auch in der Schule schon immer gefragt, wie ist es möglich, dass dieses Wissen oder diese Kultur einfach so untergegangen ist und dann im Mittelalter vergessen wurde und erst viel später dann wieder gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass das mit Homosexualität ist. Glaube ich definitiv nicht. Ja, was er meint ist, was ich auch ein bisschen sehr fragwürdig finde, ist, dass die Kontur praktisch eine Vorliebe von homosexuellen Menschen sei. Ja, aber haben Frauen keine Kontur? Selbstverständlich haben Frauen auch also, Kontur. Eben, und deswegen, also ich glaube nicht, dass es jetzt, der Winkelmann war vielleicht homosexuell und vielleicht auch ein Päderast oder was auch immer, das weiß ich nicht. Ich meine, dazu habe ich mich zu wenig mit ihm beschäftigt, aber ich glaube nicht, dass der Grund war, dass die Griechen, das ist ja nicht nur die Kunst, ja, die damals neu aufgebrochen ist, sondern es ist ja auch die Philosophie, es sind die wissenschaftlichen Theorien, also vor allem in der Wissenschaft und in der Mathematik waren die Griechen ja so weit wie dann 1500 Jahre später die Araber, die das den Europäern wieder neu gezeigt haben. Und dass dieses Wissen einfach weg war über Jahrtausende oder eineinhalb Jahrtausende. Und dass die Leute sind einfach in der Zeit draufgekommen, was das eigentlich schon für eine tolle Kultur war. Und da war das eine Facette, glaube ich. Das ist natürlich jetzt sehr tendenziös in diese Richtung geschrieben. Und es ist durchaus auch möglich, eben, dass der Winkelmann das selber war. Aber ich glaube, das ist einfach die Faszination an einer in sich abgeschlossenen Welt. Und wenn man die Städten heute besucht, also ich hatte eben das Vergnügen, lange und oft nach England zu fahren. Also Epidauros oder Delphi oder das alte Athen, das sind wirklich kleinste, so wie das auch hier sehr gut beschrieben ist. Und da war eben alles nach einem gewissen Reglement ist abgelaufen und auch die Demokratie, also Perikles und seine Demokratie, diese Form, diese Staatsform, die wir 2000 Jahre später wieder ausgegraben haben, oder sagen wir nicht ganz, oder in Summe vielleicht schon, war alles schon da damals. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was so bemerkenswert an der Zeit war. Hier wird es halt auf die Kunst fokussiert und auf die Form, aber das, die Auferstehung der Antike, der Hellenismus, ist noch viel größer als das, was hier beschrieben wird, glaube ich. Das ist jetzt auch nur der letzte Abschnitt eines längeren Kapitels, ja, wo er eben zum Klassizismus einleitet. Tatsächlich beruht aber sehr vieles an der späteren künstlerischen Weiterentwicklung, auch an der philosophischen, auf diesem Grundirrtum der Farblosigkeit. Naja, dazu muss man sagen, es gibt jetzt die drei großen Philosophen, Sokrates und seine Frau Xantippe nicht zu vergessen, seinen Schüler Aristoteles und Platon natürlich dazwischen mit der Idee. Es gab aber ungefähr noch 50 andere Philosophen, die wieder ganz, ganz andere, Diogenes im Fass oder was weiß ich, wenn mir nur einer einfallen würde jetzt. Aber es gab sehr viele und es gab sehr viele verschiedene Strömungen. Im Prinzip hat die platonische Idee oder die sokratischen dann durch Aristoteles, also die waren ja gar nicht so ähnlich, also die haben das ja irgendwie, eigentlich stehen sie ja ein bisschen konträr zueinander. Und ich glaube, dass das einfach jetzt losgelöst von der Sexualität ist, die ganzen philosophischen Dinge. Und es war eigentlich, es wurde alles schon gedacht damals. Alles, was wir in den Philosophien des der Neuzeit irgendwie haben, wurde von den Griechen schon mal alles durchgedacht. Und das hat mich immer wieder so fasziniert, auch am griechischen Unterricht, dass es eben vergessen wurde und dann neu entdeckt wurde. Also man kann sich eigentlich jetzt in der griechischen Philosophie alles schon holen, was später noch einmal erörtert wurde. Hat dir diese Textpassage jetzt Lust gemacht, mehr von Friedel zu lesen? Jein. Also ja, einerseits ja, andererseits, ich habe so mein eigenes Bild. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt früher und habe irgendwie... Es ist interessant, wie es andere Leute sind, aber das ist schon so weit weg, also ich bin jetzt interessensmäßig so weit woanders, dass ich lieber mit Griechen Griechisch spreche und versuche, die neugriechische Aussprache herauszufinden, um mich mit den Menschen zu unterhalten. Das ist nämlich gar nicht so leicht, obwohl das die gleiche Schrift ist und die Sprache eigentlich die gleiche ist, ist es doch ganz anders. Aber das interessiert mich mehr als jetzt das aus diesem Blickwinkel. Aber andere Texte, Friedel hat ja nicht nur über Griechenland geschrieben. Durchaus, ja, warum nicht? Keine Frage. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Georg Gabler. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 14. Juli 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.